heute mit Naomi Fahn. Hallo. Stefan Winter. Einen wunderschönen guten Tag. Und meiner Wenigkeit Sascha Tau. Hi Sascha. Ja, hi Stefan. Einen schönen guten Tag. Allen da draußen an den Empfängern und Empfängerinnen. Oder soll ich sagen Stevie? War spät gestern. Ja, tatsächlich. Ich habe, es war spät gestern, weil ich habe eine Einladung gekriegt zu einem neuen Time Waster im Internet. Das ist eine Beta-Version von einem Ding, das heißt WeJam. Und da fängt einer einen Comic an zu zeichnen. Also man hat immer gleich große Kästchen. Und wenn du das freigibst für deine Freunde oder für alle, kann jeder, der als Nächster da drauf kommt, das nächste Panel zeichnen. Und dadurch kriegt man natürlich unter Umständen ziemlich lange und lustige Comics hin. Und das lief gestern Nacht irgendwie um Mitternacht auf einmal auf Twitter. Und ich klicke dann ja sowas an. Und dann zeichnet man und beim Zeichnen verliert man ja die Zeit irgendwie so. Also da weiß man ja nicht mehr, wie viel Uhr es ist. Und dann war es auf einmal, I just want to say I love you. Dann war es auf einmal ein bisschen spät. Wie spät war es denn geworden? Es war nicht so wahnsinnig spät geworden, es war irgendwie 2:30, aber ich muss ja morgens um 6 aufstehen, um den kleinen Frühstück zu machen und Schule und diesen ganzen Kram. Und dann bin ich heute vom Kleinen geweckt worden um 7:15 und war so ein bisschen so, okay. Auch kleine Zeit. Kann er sich seine Cornflakes noch nicht selber machen, sag mal. Du glaubst doch nicht, dass Kinder heutzutage ihre Cornflakes selber machen. Die verdammten Eltern tragen den neuen Arsch dauernd hinterher. Das regt mich auf! Das ist furchtbar, ja. Wir verziehen unser Kind wie alle anderen auch. Das ist echt schlimm. Aber dieses Jam-Ding ist echt cool. Das macht Spaß. Ich werde das verlinken hier unten, damit alle das sehen können. Wir haben heute irgendwie ich schicke euch Einladung. Wollt ihr Soundtag. Echt? Ich höre euch super. Bei mir kommt es einfach nicht so gut an. Ich glaube, es liegt an der Leitung, weil Nomi hatte das Ding vorhin auch. Also ich glaube, es liegt irgendwie an dem Raum zwischen uns. Also jetzt nicht und ich meine, es macht ja bei der Raum zwischen Stefan und dir ist eigentlich nicht so weit eigentlich. Ich weiß, aber eigentlich sitzt Sascha in der Küche gerade drüben. Ich weiß gar nicht, was der hat. Ich kann dich hier hören. Irgendwie oder meine Leitung ist irgendwie schlecht. Hast du wieder eine lange Leitung? Die gut. Aber Stefan, da muss ich dir vielleicht den Link schicken zu dem New York Times Artikel über die verzogenen Kinder und die Anthropologen, die gerade in einem, natürlich bei einem Amazonas-Volk waren, wo die Dreijährigen dann auch schon mit der Machete losgeschickt werden, um ein bisschen Feuerholz zu holen. Ich habe eben jeden Artikel auch schon gelesen und man fasst sich ja immer wieder ans Hirn, was man mit seinen Kindern alles macht, aber das macht man dann halt auch. Es ist furchtbar. Das liegt daran, dass wir keine 4-Generationen-Haushalte mehr haben. Das ist nämlich das andere Problem. Im Amazonas hast du halt, naja gut, 2,5 Generationen wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, wie die Sterblichkeitsrate bei denen ist. So. Ich wollte auch gerade sagen, der Artikel sagt auch nicht dazu, wie viele Machetenverletzungen. Ja, und wie viele Kinder du in die Welt setzt, um eins bis zur Pubertät durchzukriegen und deswegen alle machen lässt, was sie wollen, weil bei 10 Kindern kannst du halt nicht mehr aufpassen. Nomi, kannst du kurz mal Eckart einladen? Er hat sich gerade gemeldet. Dann lade ich doch gerne mal den Eckart ein. Eckart auch noch? Die alte Laberbacke, der wird was zur Erziehung zu sagen haben. Haha! Der hat 3, mal sehen, ob der da die Übersicht verliert. Der weiß doch nicht mal mehr, wie sein Jüngster heißt. Ja, vor allem, wenn er den Jungs Macheten gibt, möchte ich nicht wissen, was passiert. Ja, der darf den Jungs nicht mal Messer in den Weg legen. Fürchte ich. Mal Plastikscheren. Ich bin gleich wieder da. Ich muss ganz kurz mal hier den Tee ein bisschen aufweichen. Moment, macht ihr mal weiter. Ich bin Tassenman. Tassenman spricht mit euch. Wassersaschi. Glasman. Wassersaschi. Waschi. Genau. Wassersaschi. Der ist mit allen Saschas gewaschen. So sieht's mal aus. Habt ihr den Film Chronicle gesehen? Ja, alle? Der ist super. Mit dem ich nicht. Cool. Also der ist der Hammer. Du hattest ihn kurz angesprochen und ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt schon gekauft, ihn aber jetzt erst angucken können. DVD, hier, Chronicle. Wozu bist du fähig, heißt der beschissene deutsche Untertitel, okay, aber wir können froh sein, dass der Film nicht überhaupt so heißt. Ja. Oder die unheimliche Reise mit den verrückten Superhelden. Oder die Sau rauslassen. Was hat die, genau, die Sau. Alles, das die ist alles, ein echter Filmtitel. Den gab's wirklich. Ja. Die rechte und die linke Sau des Teufels. Was hat dir daran so gut gefallen, Sascha? Weil ich fand den auch ziemlich gut. Also ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Was mir super gefallen hat, war diese Asymmetrie, die einen auch ziemlich aus dem... Also wir spoilern jetzt ein bisschen, weil sonst kann man nicht vernünftig drüber reden. Die Asymmetrie, weil du hast ja sonst eigentlich hast du diese schlechte Video-Billig-Handkamera-Optik und da ist halt auch wenig Budget beim Film da. Nur ist dieser Film, der fängt halt... mit dieser Handkamera-Optik an und der eskaliert halt in einem Superheldenkampf, bei dem Hochhäuser zerschlagen werden. Halb so, Seattle geht drauf. Ja, und das ist das eine Ding, also diese Asymmetrie, weil es dann eigentlich richtig abgeht, womit du eigentlich nicht rechnest. Du denkst, okay, das ist so ein kleines Ding. Das andere Ding ist, gerade durch diese Handkamera, Privatkamera, ist man auch sehr, sehr viel näher drin. Also sie halten es auch ziemlich lange durch, später ist es, also am Anfang ist immer der eine Protagonist mit der Kamera, später nehmen sie dann halt noch so Überwachungskameras, so immer so, dass es über vorhandene Kameras gefilmt wird und das halten sie ziemlich lange durch, nur ganz später bei einem Endkampf, da verliert sich's dann ein bisschen, aber das merkst du gar nicht, weil du so im Sitz sitzt und denkst so, wow. Und ich muss sagen, was mir super gefallen hat, weil das hat nochmal dieses Ding auf den Punkt gebracht, das ist eigentlich auch das, was vielleicht ein bisschen das Faszinierende an Superhelden ist. Dieses Ding, du bist normaler Mensch und du kriegst diese Superkräfte. Und wie fühlt sich das an? Was für eine Idee hast du dabei? Was machst du dabei? Und das ist relativ realistisch ausgespielt eben. Also ich fand das auch ziemlich gut. Gefallen haben. Das sind so drei Typen in der Highschool. Der eine ist so der Unterdrückte. Das ist einer, der fängt so ein Video-Diary an und wir kriegen mit, dass die bei einer Party irgendwie in ein Loch fallen, was Seltsames finden, auf einmal wieder draußen sind, gar nicht wissen, wie sie rausgekommen sind und anfangen, Superkräfte zu haben, also fliegen zu können, Sachen bewegen zu können. Sie können relativ viele verschiedene Sachen auch. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das war so eine Art Telekinese oder was sie so ja, haben, war so die sie dann umwandeln konnten in verschiedene Sachen. Genau. Und es funktioniert ziemlich gut, weil dieser unterdrückte Typ, der da sein Video-Diary angefangen hat, der kommt irgendwie relativ glaubhaft rüber, fand ich. Und dadurch kam auch dieses Video-Diary ziemlich gut rüber. Und nachher machen sie dann so Sachen, dass er tatsächlich Kameras fliegen lassen kann und so auch. Also sie benutzen diese Telekinese tatsächlich auch, um zu sagen, okay, wie funktioniert eigentlich Film? Film ist eine bewegte Kamera in einem überall. Also das ist ja, was Film eigentlich so toll macht. Das stimmt, ja. Du kannst ja überall hin und es ist kinetisch. Und das wird ziemlich gut ausgenutzt. Und mir ging es auch so, dass es am Ende ein bisschen schwierig wird in dem Endkampf, wenn ich drüber nachdenke, aber ich wollte gar nicht drüber nachdenken. Und Nö. Was mir saugut an dem Film gefallen hat, ist, der ist 81 Minuten lang. Der ist echt unter 90 Minuten ja. Und ich habe schon so lange keinen Film mehr gesehen, der sich einfach traut, zu sagen, whatever, ich erzähle meine Geschichte schnell, komme auf den Punkt, ich mache nicht viel rum und das war eine richtig gute Sache. Der ist geschrieben von Max Landis, der Sohn von John Landis, einer meiner Lieblingsregisseure. Max Landis hat für John Landis für dieses Masters of Horror-Ding den großartigen Dear Woman geschrieben, der eine Werwolf-Geschichte ist mit einer Frau, die sich in einen Hirsch verwandelt. Cool. Und da, ja, in und er bringt Jägermeister. Das ja, das Beste ist, das Ganze bringt er auch noch zum Funktionieren. Also sie ist, die bringt dann Trucker um und so. Und, das ist wunderbar, aber mit Chronicle ist er ein Stückchen ernster geworden. Fand ich ziemlich gut. Der Film hat mir echt super viel Spaß gemacht. Ich finde eigentlich Found Footage total langweilig. Mhm. Aber ich habe jetzt... Nomi! Du hast einen Zombie im Haus. Das können die Leute, die nur zuhören, jetzt nicht sehen. Ja. Aber ich habe... Sorry, carry on. Da kann ich nur so... aber ich habe jetzt mit dem und noch zwei anderen Filmen eigentlich drei Found-Footage-Filme gesehen, die eigentlich das alles so auf den Punkt bringen, wie ich es brauche. Also der erste, der noch lange vor Chronicle war, ist, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren gekommen, war Diary of the Dead von George Romero, mhm. weil der den Kunstgriff macht, dass jemand eigentlich einen Spielfilm drehen wollte, dann bricht dieses Zombie-Ding aus, er entscheidet sich jetzt, einen Dokumentarfilm daraus zu machen. Was der Kick aber an der ganzen Sache ist, natürlich geht der Typ drauf, da kannst du ja mal von ausgehen. Das Ganze fängt damit an, dass seine Freundin sagt, ich habe das ganze Material gesichtet, ich habe das zusammengeschnitten und ich habe auch noch Material aus dem Internet dazu getan, was ich gefunden habe. Und ich habe noch Musik dazu getan, weil ich euch erschrecken möchte. Und das finde ich eine ziemlich gute Sache, weil dann sagst du so, ja, es ist Found Footage, aber Found Footage muss nicht heißen, dass keine Dramaturgie drin ist, sondern es ist eine gewollte Dramaturgie ja natürlich trotzdem drin, weil du kannst so viel Footage founden, wie du willst, oder finden, wie du willst, aber du schneidest es ja immer zusammen und das ist dieser andere Akt von Filme machen da auch. Also eine echte Collage quasi. Genau, dass der Editor ja doch einfach jede Menge Macht über den Film hat. Und der andere, der war jetzt auf dem Fantasy-Filmfest und das war VHS, das war der absolute Hirnfick. Falls ich das sagen darf. Darf ich Hirnfick sagen? Ja. Oder das war ein absoluter Hirnfick. Fickchen könnte sind ja nicht die sagen. BBC. Aber Fickchen ist, also da kriege ich gleich Kopfkino, glaube ich auch. Du warst doch auch drin, ne? Wir saßen doch zu zweit da drin, oder? Wir waren zu zweit drin und zwar auch, wir waren auch, das ist, VHS ist eine Ansammlung von Kurzfilmen, die auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, auf die Musik abgehen. Also ich weiß noch, wir saßen drin und dann war der Film vorbei und wir dachten so, boah, das war anstrengend. Das war super anstrengend. Aber es war auch super cool. Also es hat mir super gut gefallen. Aber es war richtig. Also im Grunde genommen war es eine Fingerübung von ein paar Filmemachern aus Amerika, die gesagt haben, wir machen Episodenfilm. Episodenfilme sind ja auch immer schwierig. Geht um ein paar Typen, die brechen in ein Haus ein, die haben den Auftrag, in ein Haus einzubrechen und da eine VHS-Kassette zu klauen, auf der irgendwas drauf sein soll. Das sind alles Arschlöcher, das kriegen wir schon mit durch ihre Handy-Videos. Und dann brechen die da ein und finden da einen Toten sitzen vor 15 Fernsehern, wo weißes Rauschen drauf ist. Und dann gehen die also suchen nach diesem Video. Und einer muss immer oben bei dem Toten bleiben, weil das halt so ist. Und damit es nicht langweilig wird, guckt er sich halt immer eins von den Videos an, was da rumliegt. Und das sind halt immer so, das dritte davon ist in HD. Die ersten sind wirklich auf ganz ranzigem VHS und ich sagte, nach den ersten 10 Minuten war mir schlecht. Und zwar nicht, weil das so gruselig oder so horrormäßig war, sondern ziemliches Gewackel auf jeden Fall. Die waren so konsequent zu sagen, wir schneiden das wirklich ein, wir nehmen wirklich Found Footage. Da war kein Kameramann anwesend. Die haben das irgendeinem von den Schauspielern gegeben und gesagt, so halt einfach oder geh mit. Und alles hat gewackelt. Der Ton ist höllenschlimm. Und zwar natürlich alles absichtlich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also besonders in der Skype-Sequenz, die es auch noch gab, wo die es geschafft haben, den schlimmsten, knallhart metallischen Computersoundton zu machen. Da waren keine Bässe drin. Der bestand nur aus klirrenden Höhen, wenn die miteinander geredet haben. Was ich nett fand, war auch, dass das ist der erste Film, der mal so diese neuen Technologien aufgreift. Normalerweise wird in den Film ja immer gleich das Telefon und sonst was ausgeschaltet. Ja, aber es gab eine Skype-Horror-Version und das fand ich halt super gemacht, weil das war halt so, dass du siehst halt immer so einen Typ mit einer Frau, die sich wohl irgendwie auch übers Internet kennengelernt haben, kommunizieren. Hi Eckart. Hallo Eckart. Hallo. Und es ist so, dass sie hat irgendwie seltsame Sachen in ihrer Wohnung und Geistererscheinungen. So, genau, und das ist dann so, dass erst nimmt man sie nicht so ernst und dann redet sie und dann läuft hinter ihr so ein verschwommenes Kind durchs Bild und so, dann weißt du, hier läuft irgendwas. Und es ist dann, da kommt dann der beste Tricks meinen, aber ever drin. So eine Frauenlogik hat gemeint. Die ist so cool. Genau. Ich nehme jetzt den Laptop und mach die Augen zu, damit ich mich nicht erschrecke und du sagst mir, was du siehst und ich laufe jetzt durch die Wohnung und dann siehst du sie immer mit dem Laptop mit den geschlossenen Augen und der versucht so im Hintergrund zu erkennen, was so ist und so. Und das macht super spannend, weil sie kann nichts sehen, deswegen kann sie sich nicht erschrecken, sagt sie und er sagt immer so, ich sehe nichts und dann auf einmal, oh mein Gott! Sophie! Geh raus! Und es führt so diese Paranormal Activity Sache, die ich ziemlich finde, so komplett ja aufs Glatteis an der Nase rum vor. Und das hat richtig Spaß gemacht anzugucken. Welcher Film bitte? VHS. Guck ihn dir nicht auf DVD an. Du hörst nach 2 Minuten auf, garantiert. Also ja, wenn man schon, der Sound ist sehr anstrengend, das Gewackel ist sehr anstrengend, also sehr fordernd. Ja. Es war wirklich so, dass ich zwischenrein gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich den Film wirklich komplett aushalte, und zwar physisch aushalte. Mir hat es gefallen, aber... Man sollte VHS auf VHS angucken. Nein, man sollte VHS direkt auf einer digitalen Projektion, auf einer sehr guten angucken. Ja, wahrscheinlich. Okay. Und das Schönste an dem Film fand ich dann, dass er sich verweigert, ein Ende zu haben, weil nämlich tatsächlich diese Leiche, die hinter denen sitzt, fehlt natürlich auf einmal. Der eine Typ merkt es gar nicht. Dann ist sie wieder da. Dann ist sie wieder nicht da. Dann auf einmal gibt's eine Jagd durchs Haus und du weißt gar nicht warum. Und tatsächlich gehen also alle diese Typen natürlich folgerichtig auch drauf, die da eingebrochen sind. Und dann kommt einfach noch ein Video. Du weißt überhaupt nicht, wer es eingelegt haben soll. Das ist bei mir einfach so dieses komplette Fuck you von den Autoren zu sagen, wenn es Found Footage ist, dann ist alles Found Footage. Ja, vor allem ist diese letzte Episode, die haut da nochmal richtig rein und also super. Da drehen sie dann tatsächlich auch noch die Effekte auf, ja. Genau, Typen haben sich verkleidet. Einer ist Soldat, einer hat irgendwie so ein, ich glaube, es ist so aus E.T. oder so mit dem Kapuzenpulli. Und was war der andere? Weiß nicht mehr, so Halloween-Typen. Ein Pirat war dabei, genau. Also die wollen auf eine Halloween-Party. Ja, so Freunde, aber die sind halt, die Schauspieler sind echt super, finde ich, wenn man so dieses, wir gehen jetzt Saufen-Ding und sind Kumpels voll abnimmt. Und die gehen dann, besuchen dann zu jemandem, durchsuchen, das Haus ist halt leer. Und die schrecken sich da schon nochmal, aber du siehst halt gar nichts. Dann gehen sie oben bis unters Dach und da wird halt gerade so eine Frau soll da geopfert werden wohl. So ein Exorzismus oder sowas findet ja, da statt. Ja, wir denken, das ist so ein super geiler Gag. Und die haben irgendwie so ein Chor, den die sagen so da da da da da da und man so mit da da da bis die Typen halt merken, dass da 3 Fremde sind und dann wird's halt blutig und sie müssen dann aus dem Haus und auf einmal, also der ganze Film ist relativ effektfrei oder was heißt relativ, der ist effektfrei. Da geht's dann richtig ab. Da kommen dann Arme aus den Wänden, da fliegen Suppenschüsseln auf den Kopf. Und da wird dann das CGI gedreht, dass es nur so rauscht. Ja, also das ist so ein Gespensterhaus-Film quasi, oder wie? Nee, es ist ein Episodenfilm. Achso, okay. Und das ist die Gespensterhaus-Episode davon. Ja. Und der macht... ja, Spaß ist vielleicht nicht das Richtige. Ich fand es, sagen wir, ein intellektuelles Vergnügen, aber... Ja, es ist auch ein bisschen Arbeit, weil es so anstrengend ist. Es ist echt harte Arbeit. Ich war komplett fertig nach dem Film, wirklich. Ja, du sitzt da und denkst so, weil im Kino ist es halt noch viel krasser, dieses riesige Gewackel und dieser sehr laute Sound ist im Fernsehen auf VHS vielleicht besser zu ertragen und dann sitzt du halt echt so da... Du hast aber teilweise von der Auflösung her so wirklich so Lego-Ziegelsteine auf der Leinwand, weißt du? Das ist, aber du bist halt trotzdem zufrieden, weil das Ding, es ist einfach so ein Vulkan der Kreativität und es macht einfach Spaß, diese Episoden. Ein Vulkan der Kreativität, das hast du gut gesagt. Die Lava der guten Laune floss über uns. Das klingt so, als würde ich mir den nicht angucken. Hallo, nee, den Stefan. Guckst du dir nicht an. Der läuft auch nicht mehr im Kino, der lief nur auf dem Fantasy-Filmfest. Kommt aber garantiert auch nochmal raus auf DVD. Aber ich glaub aber auch, dass man sich den auf einem Fernsehbildschirm auch gut angucken kann, weil er dann ja da eigentlich ist, wo er hingehört. Ja, du wahrscheinlich hat auch nicht so anstrengend. Ich glaube, er wäre mir auf dem Fernseher, wäre es für mich zu einfach umzuschalten. Also dieses Ausgeliefertsein im Kino, wo du wirklich dann sagen musst, gehe ich da jetzt wirklich raus? Und ich gehe selten aus. Ich glaube, ich bin einmal aus dem Film rausgegangen. Aus welchem bist du rausgegangen? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Es war so ein Low-Budget-Ding. Also das habe ich in den 80ern in einem Double-Feature gesehen. Und das war wirklich so eine... also es fing an, da war es irgendwie so ein Biker-Film. Und es wurde aber so eine komplette Neonazi-Scheiße. Und da bin ich einfach rausgegangen, weil das ist einfach nicht so mein Ding. Ich kann dir echt nicht mehr sagen, wie das Ding hieß. Der andere Film, wo ich rausgehen wollte, war... Das ist eine Geschichte aus meinem Leben. Highlander 1. Highlander 1 war ein ganz toller Film. Nee, da wollte ich nicht rausgehen. Den fand ich richtig großartig. Ich habe ihn neulich mir auf DVD angeguckt und muss sagen, also wenn man weiß, wie man damals ins Kino gegangen ist, ist diese erste Aufnahme, wo sie zum ersten Mal mit einer Helicam durch den Madison Square Garden durchfliegen. Also auch wieder so, wo Raum erschlossen wird. Das hat mich damals sowas von gekickt, das war komplett irre. Das meinst, ich muss jetzt rausgehen und das allen erzählen. Ja, sofort. Nee, Jahre später bin ich im Studium hier in Stuttgart gelandet dann und mein guter Freund Björn B. war ein riesiger Highlander-Fan. Ich war jetzt nicht so der Highlander-Fan, ich fand es schon gut, aber ja. Naja, und da kam Highlander 2 raus und er so, ja, wir müssen da sofort rein und wir müssen da rein und wir sind also tatsächlich in die erste Vorführung abends, nachts und zwar wirklich erste Reihe, vorne rechts, so dass du wirklich also alles komplett verzogen siehst und es wirklich hart ist, den Film überhaupt zu erkennen und zu genießen. Und dann ist Highlander 2.0 auch noch ein solcher grandioser Rotz. Das ist einfach riesen dampfende Scheiße und macht überhaupt keinen Spaß. Und ich saß da so drin und dachte so, eigentlich würde ich gerne rausgehen, aber jetzt ist, Björn hat sich so gefreut da drauf und so, und wir sitzen hier und trinken Bier und nachher wollen wir über den Film reden und so, und dann kann ich mich ja nachher auskotzen und dann bleibe ich jetzt mal drin und guck mir das an und habe den ganzen Film ausgehalten und am Ende standen wir dann im Palast der Republik, eine kleine Bierschwemme hier in Stuttgart und ich sagte so, naja, also das war jetzt nicht so der Hammer. Und Björn meinte so, ach, das war mir total peinlich. Der Film war so scheiße. Und ich dachte die ganze Zeit, eigentlich möchte ich rausgehen, aber jetzt habe ich Stefan hier schon reingeschleppt. Jetzt kann ich ja nicht raus. Oh nein. Aber dann, du bist bei Highlander 1 rausgegangen. Nee, oder? Bei Highlander 1 eben nicht. Bei Highlander 2 wollte ich, aber bei Highlander 1 wäre ich... Highlander 1 war so ein Film, wo ich, glaube ich, direkt aus dem Kino raus bin und vorne wieder reingegangen bin, weil der war schon echt gut damals. Ja. Es ist also, aber da kann man doch auch wieder sagen, dass dann eben durch das Gruppenerleben, also das heißt, wenn du den VHS auf Fernseher gucken würdest, aber in einer Gruppe von Freunden, wo man selber dann nicht der sein will, der sagen kann, mir ist schlecht, können wir es ausmachen, ich halte diese Kamera nicht aus und alles so, du hältst die Kamera nicht aus. Da würde es dann wieder funktionieren. Das könnte sein. Ich glaube, wenn man es bei deinem Vater Nomi auf dem Beamer anguckt, das wäre, glaube ich, das passende Erlebnis. Das ist wohl richtig, ja. Aber es ist ja schön, dass man einen Film namens VHS auf allen möglichen unglaublichen technischen hochstehenden Geräten laufen lässt. Exakt. Also ich bin mal bei allein. Was ich sagen muss. Ja. Ja, was? Nee, was ich noch kurz sagen wollte, aber das, wie gesagt, ich finde ja, der Horror kommt ja manchmal auch durchs Billige. Ich kann es nur wieder sagen, der gruseligste Film, den ich kenne, ist ein Kurzfilm aus so einem Episodensammelset. Mhm. Und zwar hieß das Dark Stories, neuseeländische Kurzfilme. Und da gibt es Teile 1 bis 3 und der dritte ist von 2002 und da gibt es den Kurzfilm Dreammakers. Mhm. Und da ist das Horrorelement ist eine Sockenpuppe. Das ist der gruseligste Film, den ich je gesehen habe. Und es gibt wenn man Angst vor Sockenpuppen hat, auf jeden Fall. Und es ist nicht mal, es ist noch viel schlimmer. Es gibt einen kleinen Ausschnitt davon auf YouTube, also natürlich nicht den ganzen Film, aber einen Ausschnitt. Wir verlinken gerne dazu in den Shownotes. Glaub mir, das ist gruselig. Und zwar, es geht darum, ein kleines Mädchen guckt eine Werbung über Toilettenreiniger. Und die Toilettenbakterien werden dargestellt durch so eine kleine Sockenpuppe, die in der Toilette sitzt. Und dann geht sie schlafen und dann wacht sie nachts auf, weil Geräusche aus dem Bad kommen. Und dann ist sie in diesem Bad. Ja, genau. Und dann ist sie in diesem Klo und es ist so creepy und dieser Klodeckel bewegt sich. Und ich muss gestehen, ich saß so davor, ich weiß nicht, was sie sieht, wenn der aufsteht. Ich fand sie, und dadurch, dass es VHS war, das war eine ganz schranzige VHS, und dass das ganze Ding auch so low budget ist und es ist so, und dadurch wird es für mich noch viel creepiger, weil ich schon die Qualität ist für mich schon so ekelhaft. Also Nomi, ich kann das verstehen, also es ist manchmal wirklich der Horror, wenn man in eine Kloschüssel reinguckt. Das möchte man wirklich nicht sehen. Body Horror. Du lachst. Sockenpuppen-Horror mit Klos. Dass ich das noch erfahren durfte. Also ich bin nur bei Alleine unter Frauen bin ich aus dem Kino gegangen. Aber da war es auch so ein Gruppending. Den haben wir in der Gruppe gesehen und Aber der ist ja alle rausgegangen. So herzlich. Also was mir eher öfter mal passiert, ist, dass ich einschlafe. Aber sorry, Sascha, erzähl mal. Allein unter Frauen. Okay. Ja, ist glaube ich von Doris Dörrie oder so sogar. Ich weiß auch nicht. Da ist halt so ein Macho, der in so eine Frauen-WG kommt. Oder ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber es ist. Es war insofern ganz mit amüsant. Mit amüsanten Konsequenzen, denke ich mal. Der Mann möchte meinen. Ja. Und der Macho wird natürlich dann zum der wird dann zurecht gezimmert, genau. Und das Lustige ist ja, ich komme ja aus Baden-Baden und der Film ist teilweise im Kino in Baden-Baden gedreht. Das war so das Highlight für mich. Ach, das war dieses Thomas-Heinze-Ding und das ist von Eckarts guten Freund Sönke Wortmann gedreht Sönke worden. Sönke Wortmann auch noch. Ah also, ja, mein Bruder von Sönke Wortmann. Der Humor. Sönke Wortmann hat echt ein eigenartiges Frauenbild. Ich glaube, ich habe es an dieser Stelle schon mal gesagt. Ich habe da auch öfter mal Schwierigkeiten. Ja, ja, also ein dämlicher Humor, ein dämlicher Film. Also da rollen sich die Fußnägel, wenn ich noch welche hätte. Aber ist es dann? Aber es ist dann nicht wie Avengers, der in Stuttgart spielt. Nee, es war wirklich das Baden-Badener Kino. Ich fand's halt geil, weil ich glaube, ja. Die machen so eine Art feministischen Terroranschlag und machen auch mit Farbe um mich so war krass, was sie da alles machen. Geht vielleicht nur im Kino in Baden-Baden. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Ich sehe gerade, dass der Mann, der Allein unter Frauen geschrieben hat, auch Erkan und Stefan geschrieben hat. Und der Sack! Der hat den Mutterficker-Film kaputt gemacht. Nee, das war die. Das, da hat er nichts zu tun. Crazy Race 2. Auch nicht schlecht. Und Japaner sind die besseren Liebhaber. Offensichtlich. Wie hoch? Ich will nichts gegen ihn sagen. Ich find's nur interessant. Die Rausgeprozentzahl bei mir und Japaner sind die besseren Liebhaber dürfte relativ groß sein. Ja. Aber ich glaube, Apokalypso, Bombenstimmung in Berlin hätte ich mir angeguckt. Natürlich, weil Andrea Sawatzki mit drin ist. Ja. Oh, spielt aber nicht im Zweiten Weltkrieg, oder? Nee. Ja. Ich hab ja noch den Playboy mit Andrea Sawatzki. Ja, da haben sie auch nur Scheiße mitgemacht. Ja, und hab ihn tatsächlich Lotte beim letzten Mal mitgegeben, aber Andrea Sawatzki meinte, das wäre jetzt zu lange her. Dann nicht, Andrea, ist gut. Mach. Ja, genau. Ich war jung und brauchte das Geld. Nee, das, ab wann verfällt denn so ein Ding, wo man dann keine Autogramme mehr geben kann? Ein oder zwei Jahre? Drei? Ich meine, wie lange ist der her, der Playboy mit Andrea Sawatzki? Der ist wahrscheinlich eher so 7, 8 Jahre her. Ich hole ihn mal. Guck mal. Ja, aber das ist doch. Aber wieso verfällt denn das? Das ist doch genau. Das ist, frag Andrea, das wissen wir nicht. Das ist so eine persönliche Einstellung. Aber das Ding ist, dass manche Leute haben. Also ich muss sagen, in meinem Alter, da würde ich lieber was Autogramm drauf machen, was ein paar Jahre alt ist, als eins, was von aktuell ist. Also zum Beispiel ich mag ja Lemonheads und Even Dando ist so der letzte Überlebende der Lemonheads, der ja noch so Solo-Projekte macht. Und Christoph hat mir erzählt, dass irgendjemand mal zu einem Interview er seine alte Lemonheads-CD mitgebracht hat und dann das Even Dando in die Hand gegeben und er hat keine Miene verzogen, hat es auf den Boden geschmissen und zertreten. Wahrscheinlich war das auch zu lange her. Nee, das finde ich, das ist kindisch. Ja, wenn du es gemacht hast, dann steh doch dazu. Also Herrgott sei Dank. Er steht ja drauf zumindest. Ja. Das ist wie Comiczeichner, die ihre Skizzen nicht zeigen wollen, weil die sind so schlecht. Gibt's echt? Ja. Ja. Wie viele Playboys musst du denn durchgucken, Eckart? Holst du noch das Penthouse ist mit Elisabeth Volkmann? Neu ausgegrabenen Keller gegangen, den dreistöckigen. Zurück aus der Abteilung. Das Penthouse mit Elisabeth Volkmann habe ich leider nicht. Das hast du nicht, das war gut. Aber das ist ja aus den frühen 80ern. Aus den frühen 80ern. Ich kann mich gut erinnern, ich stand vor dem Kiosk und dachte, das müsste ich jetzt eigentlich kaufen. Dann kam's aber auch ich, so. Also dazu nochmal, ich bin auch der Meinung, dass es nicht verfällt, aber andererseits ist natürlich, ne, macht es jeder mit sich selber aus. Also hier stand, Moment, ich habe es 2003, stand Sawatzki für eine erotische Fotoserie des Playboy vor der Kamera. Ich hätte es gut gefunden, wenn sie auch hinter der Kamera gestanden, aber dann gut. Gleichzeitig. Ja, das wäre irgendwie. Vor und hinter. Das hätte Kamera. Was gehabt. Ja. Kommt jedenfalls immer noch nicht an Elfriede Jelinek im Hustler ran. Was? Das lügst du, Nomi. Das lügst du. Das ist eine hervorragende Nummer. Sehr gut. Oh ja. Das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Du bist so fies, Nomi. Wo wir gerade über Comics reden. Nee, wir haben gerade. Das ist wie so ein Absacker, wenn man so gegessen hat, so heftig und dann zack, alles rausgespült. Film aus dem rausgeht, sagen, ja. Genau, ich gehe eigentlich nicht aus Filmen raus, meistens, weil ich ja auch noch Leute dabei habe, die minderjährig sind. Obwohl, ja. Also ich schlafe eher ein. Und der letzte Film, bei dem ich eingeschlafen bin, war Inception. Och. Und ich finde zu Recht. Oh. Das kannst du nicht wissen, du hast ihn ja nicht gesehen, du hast ja geschlafen. Ich habe genug gesehen. Danach mal aber wie passend hast du Alter, geträumt. Alter Vorspann, ey. Hast du geträumt? Hast du einen besseren Film geträumt? Wahrscheinlich. Welche Ironie? Hast du also für einen besseren Film geträumt? Naja, also zumindest habe ich geträumt, was man mit der Idee alles anfangen hätte können, anstatt es zu einem esoterischen James-Bond-Aufguss, der vor Fantasielosigkeit nur so rumpelt, zu machen. Wieso denn fantasielos? Das Internet holt tief Luft und schreit auf. Weil Träume halt anders sind als James-Bond-Filme. Und wenn du einen James-Bond-Film machst, mit Leuten in weißen Kleidern, die eine Burg im Schnee angreifen, dann ist es kein Traum, sondern es ist ein James-Bond-Film. Träume gehen anders. Träume sind. Das ist doch der Traum von Nolan. Ja, Eckart. Gut, also da kann der Regisseur nichts dafür. Achso, nee, Nolan ist der Regisseur. Kann der Regisseur nichts dafür. Und der Schreiber auch nicht und auch nicht der Producer. Nee, Leonardo DiCaprio musste da, hat einen Kino Leonardo DiCaprio musste da rein. Ich glaube, du, während ich dir recht gebe, dass der Film ungemein langatmige Sequenzen hat, glaube ich, du gehst von der falschen Sorte Traum aus, weil die Träume, die du da gesehen hast, sind ja nicht eigentliche Träume gewesen, sondern engineierte Träume. Das heißt, sie waren ja dazu gemacht, James Bond Träume zu sein. Aber er hat ja geschlafen. Also ich gebe zu bedenken. Also wir befanden uns ja die meiste Zeit in Leonardo DiCaprios Traum. Das heißt, wir befanden uns ja die gesamte Zeit meiner Theorie nach in Leonardo DiCaprios Traum. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leonardo DiCaprio teilweise ziemlich langweiligen James Bond Kram vor sich hin träumt. Das nehme ich ihm ab. Ja, das mag ja alles sein. Dann hast du das schön rationalisiert, aber deswegen kannst du immer noch einschlafen. Ja, immer noch nicht. Ich schlafe ja immer noch ein. Ja. Ich bin mal bei einer Reissue von Psycho von Hitchcock eingepennt. Und, weil der braucht ja wahnsinnig lange, bis er endlich spannt. Und ich bin aufgewacht, als der Film fertig war. Denn der Film hatte interessante Elemente und so. Es war dieses Zeitverzögerungselement fand ich sehr lustig. Die Geschichte in, ich glaube, auf der zweiten oder dritten Ebene in dem Hotel war sehr schön. Aber so, also die Endebene, diese James-Bond-Ebene fand ich dann echt arschig. Und dieser ganze Quark mit seiner Frau und diesem blöden Kreisel esoterischer Mist. Ach, ich fand es schon schön. Ich fand das mit der Frau auch scheiße. Ja, insgesamt fand ich es unterhaltsam. Also ich habe es jetzt nicht bereut, da reinzugehen. Ich meine, okay, ich schlafe auch zu Hause. Auch da brauche ich nicht viel. Ich habe gut geschlafen. Ich habe den ja auf DVD. Ich gucke den sogar noch ab und zu an, weil es einfach ein paar Szenen gibt, die ich wirklich ganz toll gemacht finde. Also wie gesagt, wie ich neulich schon mal anmerkte in meinem Rant über Dark Knight Risers, Dark Knight Rice Krispies, der Nolan macht halt so Bubenfilme und da sind so Buben-Elemente drin, die ich großartig finde. Und wenn er einen guten Schauspieler hat, wie eben meinen sehr präferierten Joseph Gordon-Levitt in der Hotelszene, dann macht mir das Spaß zuzugucken einfach. Hirn hat's nicht viel. Er ist ein super guter Vorgeber von Hirn. So, ich gebe vor, ich hätte Hirn gehabt, als ich das Drehbuch schrub. Ja, vielleicht hat mich das gestört, dass der Film so tut, als wäre Hi-Tai-Tai, da haben wir uns jetzt aber, könnt ihr folgen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir da nicht echt was gedacht. Ich möchte wirklich. Naja, also wenn, also alle mal lieber als Transformers, würde ich sagen. Ja, nun aber. Kein Vergleich, Nomi. Bitte. jeder Film, der besser als GZSZ ist, das ist immer so, hat eine Existenzberechtigung. Das ist sozusagen wie das Essen war besser als ein Einlauf. Ja, genau. Ich weiß, wenn Fisch ums Gesicht geschlagen werden. Man kann ja sagen, ja, es war jetzt nicht der beste Film der Welt, aber es ist doch wirklich allemal besser als so einiges, was sonst im Kino läuft. Und da kann man sich das meine ich auch. Ja, deswegen meinte ich, es hat mich unterhalten und dafür habe ich gerne Geld bezahlt. Also mich hat es stellenweise tierisch gelangweilt und nur weil Rachel Weisz keinen dicken Popo hat. Rachel kommt da gar nicht drin vor. Nee, Anne-Marie Cotillard, ich bring die mal durcheinander. Die Cotillard, die mag ich nicht. Die ist so Vorgabe von durchsichtigen ätherischen Dingen und ich sehe da wenig passieren. Selbst wenn die super gut oder selbst wenn die mein Typ gewesen wäre, hätte das ja dieses ganze Konstrukt nicht besser gemacht. Nee, aber du hörst, die hat ja nicht geschlafen. Doch, ich glaube, ich wäre trotzdem eingeschlafen, weil die Frau spielt ja nicht wirklich eine interessante Rolle. Die wabert da rum und ist an allem schuld, wie das so ist bei Jungsfilmen, da sind die Frauen halt an allem schuld. Oh ja. Huren oder Heilige, mehr gibt's ja leider nicht, ne? Und so. Ja. Das Geile ist, ich ja, hier, ey. Ich bin ja immer noch dabei, die klassische Star Trek-Serie zu gucken und immer wenn da so eine Frau auftaucht, die sie vom Planeten hochbeamt, dann weißt du, oh. Das ist wieder so eine Sache, irgendwas Schlimmes wird passieren. Ja, man muss sagen, dass es tatsächlich bei Inceptions auch so ist, dass Ellen Page, die ich ja große Klasse fand da drin, das andere Mädchen spielt, dass die eigentlich auch eine Jungsrolle gehabt hat. Also sie haben sie als, es musste eine Frau sein, damit man ein Gegengewicht zur Cotillard hinkriegt. Aber dass sie dann auch noch Ariadne heißt, ist so ein typisches, das ist so wie Matrix dritter Teil. Wie können wir die Leute noch nennen, damit das irgendwie sich anhört, als hätten wir eine griechische Tragödie gelesen? Ja, ja, also der Film ist einfach mit Bedeutung zu Markt gezogen, die nicht dahinter war. Und sowas ärgert mich immer. Also das war alles so unheimlich moody und stellt euch mal vor und ach, was sind wir alle tief und wie tief wir hier eintauchen. Und in Wirklichkeit war es einfach flache Rummelplatz-Scheiße. Ich fand die gut, die flache Rummelplatz-Scheiße. Ich liebe flache Rummelplatz-Scheiße. Also während ich im Kino war, hat das mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich habe ich erst danach anfangen können, über den Film nachzudenken. Also währenddessen waren so ein paar Sachen, wo man gesagt hat, so, okay, das funktioniert ja gar nicht. Der Selbstmord von seiner Frau, den sie ihm als Mord anhängt. Und sie springt auf der anderen Straßenseite runter. Das fand ich immer besonders gut. Er ist in dem verwüsteten Zimmer, ja, und sie so, ich bringe mich jetzt um und es sieht so aus, als ob du mich umgebracht hättest, weil ich habe das Zimmer verwüstet. Und sie sitzt auf der anderen Straßenseite. Wisst ihr, wie breit eine amerikanische Straße ist? 12 Meter, würde ich mal schätzen, mindestens. Das heißt, er hat sie nicht nur rausgeschubst, sondern auch noch bis in das andere Zimmer gegenüber rein. Die Polizei, ja, ja, das ist ein böser Mann, den nehmen wir fest, der darf nie wieder nach Amerika. Das ist so, diese idioten Europäer. Du hast recht, undurchdachter Rotz, aber er hat, wie alles bei Nolan, eine wunderschöne Oberfläche. In welchem Film bist du noch eingeschlafen? Küss der Weiße Hai, den irgendwie vorvorletzten Disney-Film, da bin ich auch eingeschlafen. Wobei, den habe ich jetzt nochmal auf DVD gesehen, der ist gar nicht so schlecht. Den fand ich ganz lustig. Der ist ganz schön. Im Kino bin ich eingeschlafen, ich glaube, da war ich einfach müde. Und was ich jetzt auch nochmal geguckt habe, tatsächlich wegen Leo DiCaprio, Shutter Island habe ich mir nochmal nachmittags beim Wäschefalten angeguckt. Das fand ich auch gar nicht so schlecht. Ein Bügelfilm. Shutter Island. Das ist mal ein schöner Untertitel. Ich fand den nicht so schlecht. Mark Ruffalo ist ja sehr schön. Ben Kingsley kann man ja auch... Sie haben nie T-Shirts besser gefaltet. Machen Sie diesen Film in Ihr Gerät. Genau. Ruffalo mag ich ja auch sehr gerne. Also spätestens nach seinem großartigen Hulk. Habt ihr mal Brothers Bloom gesehen? Da habe ich schon drüber gesprochen. Ne? Letztes Mal, als ich gesagt habe, ihr müsst mal The Kids Are Alright. Da ist er auch wirklich entzückend. Da möchte ich ihn sofort heiraten. Ja? Aber, das ist ja heutzutage möglich. Dem steht ja nichts im Leben. Ich glaube, sogar in den USA. Die Wunder der in einigen Staaten. Ja. Ja, komm drauf an, was sagt denn deine Frau dazu? Ja, ich gehe zu den Mormonen, da ist das gar kein Problem. gibt immer eine Lösung. Bei den Mormonen wiederum ist das für ihn... Das ist kein Problem. Mexiko hat gerade eine Ehe zwischen drei Leuten geschlossen. Mexiko, ja? Wie viele Männer und wie viele Frauen? Oder was, Brasilien? Nein, Brasilien, stumm, Entschuldigung. Achso, ja, gut, bei Brasilien musst du ja eh aufpassen, was du da kriegst. Oder war noch eine Ziege dabei, oder wie? Das wird ja hier rassistisch langsam. Avengers, wo wir gerade von Mark Ruffalo reden, die DVD ist draußen. Ich habe ihn mir jetzt schon wieder nochmal zweimal angeguckt und ich muss sagen, der Film verhebt. Also ich bin fasziniert, das ist ein Superheldenfilm, den ich mir öfters angucken kann, ohne zu sagen, boah, Mann, hey, das war aber dann wirklich doch doof am Ende. Ich würde zwar immer noch Scarlett Johansson rausschneiden, aber whatever. Stört jetzt auch nicht, wenn sie da rumläuft. Nee, stört auch nicht, wenn sie rumläuft, aber die Rolle, die ist nur drin, damit sie drin ist. Ja, aber das ist bei den Fantastic Four, wie hieß da die Superfrau? Sue Storm? Ja, aber die Schauspielerin... Jessica Alba. Die hat man da auch nicht gebraucht, aber es ist halt okay, wenn sie da rumläuft. Das ist halt ja, das stimmt. Was ganz lustig ist, ist, dass die Welt sich aufregt darüber, dass die deutsche DVD und tatsächlich, glaube ich, die gesamte europäische DVD von den Avengers mit einem ganz, ganz kleinen Veränderung rausgekommen ist, einer quasi George Lucas'schen Redconning-Nummer. Und zwar wird... Spoiler, Iron Man hat zuerst geschossen. Agent Coulson, der schon in den ganzen anderen Filmen immer vorkommt als Vertreter von S.H.I.E.L.D., wird von Loki erstochen in der Kinoversion und man sieht tatsächlich so ein Stück von der Lanze da so durchkommen irgendwo. Und das ist wahrscheinlich schon digital gemacht gewesen. Jetzt haben sie das digital wieder rausgenommen. Die Lanze kommt nicht mehr raus, was ganz interessant ist, weil tatsächlich ich saß im Kino drin und als der erstochen wurde, habe ich so, ach nö, nicht Agent Coulson, der war, weißt du, du hast in Filmen gerne mal, in Superheldenfilmen ist es toll, wenn du eine ganz normale Figur hast, also die keine Superheldenkräfte hat, die ihren Job tut, die so ein ganz normaler Mensch ist und der eine Reaktion darauf haben kann. Und zwar nicht eine Reaktion, die da ist, ich bin in Thor verliebt und finde es deshalb irgendwie cool, was er macht, sondern so, what the fuck? Dann ging der drauf und offensichtlich haben sie das jetzt so gemacht, dass wenn du den Film jetzt siehst, kannst du dir nicht sicher sein, dass er tot ist, weil Nick Fury sagt dann den Helden irgendwann, ja, der ist tot und hat noch blutige Karten dabei, um das zu beweisen. Es gibt aber später im Film sowieso eine Szene, wo eine andere Agentin sagt, diese Karten von Coulson, die haben sie doch in das Blut reingetunkt, der hatte die doch gar nicht dabei. Und Fury sagt, ja, aber ich musste die Jungs dazu bringen, zusammenzukämpfen. Und so können sie ihn jetzt wieder reinschreiben. Und das finde ich gut. Das ist zum ersten Mal, dass ich es gut finde, dass jemand mit dem Film anfängt rumzuficken, nachdem ich ihn gesehen habe. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so viel Herzblut dran vergossen habe. Mein Sohn Pete fand spitze, dass Coulson nicht hat ganz... Hat auch ein Fickchen. Moment, der Unterschied ist jetzt nur, dass die Lanze nicht hinten rauskommt. Und ja, hinten raus oder vorne oder irgendwo. Hinten nicht raus ist. Also wird er denn jetzt erstochen oder nicht? Ja, er wird schon noch erstochen und es wird auch gesagt, er wäre tot, nur du hast es nicht gesehen, dass er. Also du ist nicht so, verstehst du, du kannst aber ich jetzt. Ich glaube, bevor Nomi einschlägt. Gut, nee, ist okay, ist gekauft, ja. Dann, wir haben jetzt auch die Dreiviertelstunde um. Ja. Was? Ich habe neulich noch ich habe doch einen Film, ich habe doch einen Film gesehen. Musst du dir das fürs nächste Mal aufheben? Verflucht noch eins. Ja. Nein, den hatten wir auch schon besprochen. Ich sag's nur schnell. Du hattest ihn irgendwann mal empfohlen, Stefan. Dog Soldiers. Großer Spaß. Ah ja. Dog Soldiers. Cool. Ja, also großer Spaß. Ja, das stimmt. Dann schaut alle Dog Soldiers. Danke fürs die Dog Show. Vielleicht. Tschüss. Tschüss.